dich, mein Herz, denn itzo weicht dir Schmerz, der dich so lange Zeit gedrückt. Gott hat den liebsten Sohn, den so hoch und teuer hält, auf diese Welt geschickt. Lässt den Himmelsthron und will die ganze Welt aus ihren Sklavenketten und ihrer Dienstbarkeit erretten. O wundervolle Tat, Gott wird ein Mensch und will auf Erden noch niedriger als wir und noch viel älter.